Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich hab das Money drin im Duffelbag. Money stacks a lot of swag, Moschino, Underwear und Deck. Und ich ficke die Bitch im Hotelbett. Santa mit dem Guadalajara, Prada, Balenciaga, Mäntel, Taschen, du hast nada. Ich hab Sex mit deinem Vater, deiner Schwester, deiner Mutter, deiner Tante, weil ich Lust hab im Ruck. Sag Sex und Sex und frag nicht, sondern Schluck. So, Diamond, Finesse und Trappin, mich nicht testen, ich hab Lobster. Wie ein Rockstar, esse Lobster, ich bin Täter, ihr seid Opfer drin im Koffer. Hala-Tipps, Waffen mit Extendo-Clips, Banana-Clips. Bentley Whips am Driven, ich bin echt so rich. Lächerlich, wenn Leute sein wollen, so wie wir Slime. Warum tust du in deinen Cup ein Bier rein? Ich nehm den Joint und zieh Slime. Sizz up drin im Glühwein. Order Kilos, Cubes mal hinter, denn der Drink muss eisgekühlt sein. Zelle die Bricks und ich flippe die Bricks und ich rippe die Bitch mit Luxusbelt. Heute ist der Struggle real und morgen kaufst du dir die Welt. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Im Duffelbag das Money, ich bin richer als the richest. Deshalb fick ich alle Bitches und verticke weiter die Bracket Stitches. Getten alle Fuckers, die mich jetzt noch dissen. Fam, Bitches beißen rein in meinen New Versace Kissen, man. Weil ich sie zu hart bang, du siehst aus wie Cutman. Ein, zwei Bullets in die Lunge, du kannst nicht mehr atmen. Du musst in der Tat rennen, wenn wir dich mit dem Car jagen. Mein T-Shirt ist so ähnlich wie dein Haus, dann sag schon. Bitch, das ist kein Backladen, das ist meine Crack Kitchen. Ich muss fast Crack und dann later diesen Track mischen. Du kriegst einen elektrischen Schlag, wenn ich mit dem Taser komm. Ich droppe Free Tapes und ficke deine CD rum. Ich komme tat, warf mal wie deiner Bitch an Arsch fassen. Ihr wohnt in Baracken, schütte Line Versace Karaff. Ich rappe, was ich will, das ist ja Nonsense, Swagger. Wenn du mich nicht magst, ja dann komm, du Gangster. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag. Ich komm mit dem Money drin im Duffelbag.